Yo, so mit 18 hält man ein für erwachsen. Das Leben steht ein offen für Fragen, die im Kopf wachsen. Wer es ist, der mich hält, wer gibt mir die Kraft? Wer hält mich auf meiner Spur, jeden Tag, jede Nacht? Jeden Morgen, jeden Abend halte ich mir vor Augen. Der Gottbegriff nach Auschwitz, ich festige meinen Glauben. Auch nach Taten meiner Zeit wie an den Kindern von Beslan. Ich als kleiner Mensch werde den Hintergrund nie erfahren. Ich weiß, du bist gut und ich brauch keinen Beweis. Ich weiß, dass es dich gibt, du weißt, dass ich weiß. Mein stetiger Begleiter vom Anfang bis zum Ende. Egal wo ich bin, spür ich deinen schützenden Hände. Ist mein Liebeslied auf diesem tiefen Beat, weil ich spür, wie diese Liebe mich umgibt. Ich spür, wie du mir Kraft gibst, mich zu entfalten, mein Leben zu gestalten. Wer lässt dieses Herz schlagen? Wer lässt diesen Kopf fragen? Wer lässt dieses Hirn denken? Wer kann das Leben schenken? Wer lässt dieses Herz schlagen? Wer lässt diesen Kopf fragen? Wer lässt dieses Hirn denken? Wer kann das Leben schenken? Wer lässt das Herz schlagen? Wer lässt das Herz schlagen? Wer lässt den Kopf fragen? Wer lässt den Kopf fragen? Wer lässt das Hirn denken? Wer lässt das Hirn denken? Wer kann das Leben schenken? Wer kann das Leben schenken? Wer lässt dieses Herz schlagen? Wer lässt diesen Kopf fragen? Wer lässt dieses Hirn denken? Wer kann das Leben schenken? Wer lässt dieses Herz schlagen? Wer lässt diesen Kopf fragen? Wer lässt dieses Hirn denken? Wer kann das Leben schenken?